Zum Backen in der Weihnachtszeit braucht man spezielle Dinge. Hören Sie die Wörter und wiederholen Sie sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Das Plätzchen. In der Weihnachtszeit backt man traditionell Plätzchen. Sie sind süß, dünn und haben eine spezielle Form oder Dekoration. Der Teig. Teig ist die Mixtur, aus der man Kuchen, Brot oder auch Plätzchen macht. Vor dem Backen ist sie weich. Die Küchenwaage. Eine Waage zeigt das genaue Gewicht, zum Beispiel von Zucker. Der Messbecher. Wer wissen will, wie viel man von einer Substanz hat, kann auch einen Messbecher benutzen. Dort hinein füllt man Substanzen. Das Rührgerät. Oder auch der Mixer. Dieses elektrische Gerät macht aus verschiedenen Lebensmitteln eine homogene Mixtur. Der Schneebesen. Wer starke Arme hat, braucht kein Rührgerät. Ein Schneebesen kann den gleichen Effekt haben. Die Rührschüssel. In diesen sehr tiefen Teller kommt alles für den Teig. Man kann darin mit einem Rührgerät oder Schneebesen zirkulieren und so eine homogene Mixtur machen. Das Nudelholz. Mit diesem Stück Holz rollt man den fertigen Teig dünn. Auch für Nudelteig benutzt man das Gerät. Deshalb der Name Nudelholz. Das Backblech. Die fertig geformten Plätzchen kommen auf ein Backblech, auf dem sie gebacken werden. Das Backpapier. Damit der Teig und das Backblech nach dem Backen nicht fest zusammenbleiben, benutzt man spezielles Papier, das Backpapier.